Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's knapp 2 Stunden lang um Musik zwischen Zukunft und Weltall. Am Mikrofon ist Michael Frank. Galaxy Gramophone heißt der erste Song dieser Zukunfts- und Weltraumausgabe des Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das galaktische Grammophon ist ein magisches Medium. Es ermöglicht dem Song, ich in jeder Epoche zu leben, die es sich aussucht, an jedem Ort. Und als heimatliches Ziel wird das Zentrum der Milchstraße angegeben. Das Bild vom Grammophon ist Ausgangspunkt diverser weiterer Plattenspielermetaphern, Das Lebenstempo zum Beispiel kann frei gewählt werden, so wie die Umdrehungsgeschwindigkeit eines Plattenspielers. Ausschlaggebend für die Geschwindigkeit ist die Person, von der das Song-Ich gerade inspiriert wird. Gedacht ist das Galaxy Gramophone für Marionetten am kosmischen Faden. Der Rest dieser Zeile ist dann aber fast unübersetzbar. A reversal uni-chorus verse for puppets on a cosmic string. Galaxy Gramophone wurde von dem Gitarristen Björn Olsson und Sänger Abbot Lundberg komponiert. Beide sind Gründungsmitglieder der schwedischen Band The Soundtrack of Our Lives, die aus den Ruinen von Lundbergs und Olssons voriger Band entstanden war, Union Carbide Productions. Galaxy Gramophone von The Soundtrack of Our Lives erschien 1996 auf einer der ersten Veröffentlichungen der Band, auf der EP Homo Habili Blues. Das aktuelle Album der Band aus diesem Jahr spiegelt auch das Interesse am Weltraum wider. Es heißt Throw It to the Universe. Bedauerlicherweise wird sich The Soundtrack of Our Lives nach einer weiteren Tour am Ende dieses Jahres auflösen. Im Jahr 1984 erschien eine LP in den USA, deren Stars zwei weibliche Androiden waren, die Android Sisters, sozusagen eine futuristische Duo-Version der Andrew Sisters. Noch bevor die Platte mit den Android Sisters produziert wurde, waren sie Teil einer Radioserie mit dem Titel Ruby the Galactic Gumshoe. In dieser Serie treten die Android Sisters in ihrer Rolle als Gastgeber einer galaktischen Radioshow auf, in deren Verlauf Zuhörer bei ihnen anrufen können, um philosophische Fragen zu stellen. Die erste Folge von Ruby the Galactic Gumshoe mit den Android Sisters wurde 1982 gesendet. Die Serie wird tatsächlich bis in unsere Tage fortgesetzt. 2009 gab es die 8. Staffel. Auf der dazugehörigen Website ist für dieses Jahr eine weitere neue Staffel angekündigt. Hier sind die Android Sisters anno 1984 mit einem kulturpessimistischen Klassiker. Die Klage über das Schwinden der Fähigkeit, sich länger als ein paar Momente auf etwas zu konzentrieren. Wir sind ultraschnell, wir sind Hochgeschwindigkeitsschaltkreise, wir sind auf der elektronischen Wellenlänge. Wir sind die neue Generation, wir sind mobil, wir funktionieren nach dem Baukastenprinzip. Wir sind elektronisch, wir sind digital, wir denken nicht nach, wir entscheiden uns nicht für die eine oder andere Position, wir können uns mit allem vernetzen, zu jeder Zeit. Aber wenn du etwas zu sagen hast, sagst du es am besten in aller Kürze. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nämlich gleich null. Hier sind die Android Sisters. We are high speed, we are high speed circuitry. We are on the electronic wavelength. We are the new generation. But if you have something to say, you'd better say it fast, because we have no attention, huh? We have no attention span at all, huh? Oh. Das waren zwei Titel aus dem zum Symbol gewordenen Jahr 1984. Gerade eben, das war ein Song aus dem Soundtrack eines Filmremakes zu George Orwells Roman 1984. Komponiert und produziert wurde der Track von Annie Lennox und Dave Stewart, damals als Duo Eurythmics auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Double Plus Good ist der Titel des Songs und man könnte versucht sein, eine Parallele zu den begehrten AAA-Ratings gewisser Finanzinstitute zu ziehen. Double Plus Good ist ein typisches Beispiel für die Umwidmung sprachlicher Begriffe seitens totalitärer Regime, die seit Orwells Roman als Newspeak bekannt ist. Die weibliche Stimme, die in Double Plus Good zu hören ist, gehört zur allgegenwärtigen Fernsehleinwand in Orwells Zukunftsvision. Die Stimme des Bildschirms liest diverse Kurzmitteilungen vor, sie sind an den männlichen Held des Romans gerichtet, der arbeitet im Wahrheitsministerium. Seine Aufgabe dort ist, mit Hilfe der kurzen Memos Zeitungsartikel aus der Gegenwart und Vergangenheit so zu manipulieren, dass sie dem gerade aktuellen Partei- oder Regierungsdogma entsprechen. Vor den Eurythmics gab es einen kurzen Beitrag der Android Sisters zum Thema elektronischer Fortschritt und seine Folgen, in diesem Fall der Verlust der Fähigkeit, Gesprächsbeiträgen länger zuzuhören. Auch dieser Song der Android Sisters erschien 1984. Mehr von ihnen gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Stellvertretend für all die musikalischen Weltraumpioniere wie Pink Floyd, Gong, Magma, Nektar, Hawkwind und Co., jetzt aber erst einmal Musik von einem Musiker, der schon seit den 50er Jahren sehr weltraumverbunden war. 1952 hatte er seinen Geburtsnamen abgelegt und nahm den Namen des ägyptischen Sonnengottes an, Sun Ra. Eines seiner Alben aus den 50er Jahren heißt Sun Ra Visits Planet Earth, ein anderes We Travel the Spaceways. Aus dem Jahr 1972 kommt das nächste Stück von Sun Ra und Band, Rocket Number 9, von dem Album Space is the Place. We'll be right back. Um Musik zwischen Zukunftsvisionen und Weltraum geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade Musik von zwei Big Bands, die 1971 tatsächlich auch gemeinsame Konzerte gegeben haben. Los ging's mit Rocket No. 9 von Sun Ra und seinem Orchester anno 1972 von dem Album Space is the Place. Der Track danach war Musik von dem Orchester des Drummers und Bandleaders Salah Ragab aus Kairo. Ramadan in Spacetime heißt dieses Stück. Aufgenommen wurde es zwischen 1968 und 1973. Im Booklet der CD-Wiederveröffentlichung heißt es zu Ramadan in Spacetime: Alle Muslime treffen sich spirituell im heiligen Monat des Ramadan, um zu fasten. Das Ziel der Komponisten ist zu erklären, dass Menschen des islamischen Glaubens den kreativen Fortschritt in der Kunst feiern. Als Komponisten und Arrangeure sind bei diesem Stück der Kairo Jazz Band, der Drummer und Leiter der Big Band Salah Ragab und der tschechische Bassist und Arrangeur Edo Visvari angegeben. Zeit nun für etwas galaktischen Funk, für Satelliten und für Tanzmusik aus dem Jahr 3000. Das war Tanzmusik des Jahres 3000, wie sie schlappe 1135 Jahre vorher imaginiert wurde. Einige Fernsehzuschauer können sich wahrscheinlich noch an das Starlight Casino erinnern. Das ist eine großzügige Unterwasserbar, in der sich das Raumfahrervolk entspannt, betrinkt und eben tanzt. Und selbstverständlich ist nicht nur die Musik zu diesen Tanzszenen bemerkenswert, sondern auch die aberwitzigen Choreografien dazu. Das Ganze war natürlich Teil der TV-Serie Raumpatrouille. Peter Thomas hat die Musik komponiert und mit seinem Peter Thomas Sound Orchester eingespielt. Los ging diese Weltraum- und Zukunftstrilogie mit DJ Spooky alias Paul D. Miller. Von seinem Debütalbum aus dem Jahr 1996 gab's den Track Galactic Funk. Paul D. Miller ist ein Multitalent. Neben seiner Musikerkarriere hat er musikphilosophisch-historische Bücher veröffentlicht und er hat eine Professur für einen Sommerkurs in Musik und Kunst an der European Graduate School im schweizerischen Sassfee. Fasziniert von Zukünftigem war DJ Spooky noch vor seinen ersten Platten. Er schrieb selber Science-Fiction-Stories. DJ Spooky war 26 Jahre alt, als sein Debütalbum erschien. Von Satelliten war dann im Track nach DJ Spooky die Rede, Satellites heißt er, zu finden auf dem dritten und vorletzten Album eines anderen Produzenten und Collagemeisters, Flying Lotus alias Stephen Ellison. Cosmogramma heißt das Album Nummer 3 von Flying Lotus, es erschien 2010, Stephen Ellison war damals 27 Jahre alt. Sein neues Album erscheint Anfang des nächsten Monats. Die Entdeckung eines UFOs über einer Stadt im US-amerikanischen Staat Illinois ist das Thema des nächsten Songs in dieser Soundcheck-Revue vom Deutschlandfunk. Thank you. down. We couldn't imagine what it was. In the spirit of three stars, the alien thing that took its form. Then to Lebanon, oh God, the flashing at night, the sirens grow and grow. Thank you. Das waren zwei Songs, in denen UFOs eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Space Monkey heißt der Song, der gerade zu hören war. Patti Smith hat ihn zusammen mit Keyboarder Ivan Kral geschrieben. Er beschreibt surreale Szenen eines Zusammentreffens mit dem Weltraumaffen in New York. Der Refrain endet mit den Zeilen: Er gehört mir. In den letzten Strophen sitzt er in einem Baum und ruft nach der Songheldin. Und das bananenförmige Objekt da ist gar keine Banane, es ist ein hellgelbes UFO. Und der Affe hat es auf sie abgesehen. Der Song endet mit den Worten: Hoch, auf und davon. Auf Wiedersehen, Mama. Ich werde nie mehr den Abwasch machen. Ich verlasse jetzt meinen Körper. Hilfe. Eine Studioversion von Space Monkey erschien 1978 auf Patti Smiths Album Easter. Die Live-Version von eben wurde schon 1975 in New York mitgeschnitten. Vor Patti Smith sang Sufjan Stevens einen von tatsächlicher oder vermeintlicher UFO-Sichtung inspirierten Song, in dem man diverse religiöse oder sogar okkulte Anspielungen entdecken kann, wenn man entsprechende Antennen dafür hat, wie zum Beispiel die Kommentatoren einer Internetseite, die die Bedeutung dieses Songtextes diskutieren. Concerning the UFO Sighting near Highland, Illinois, heißt der Song von Sufjan Stevens, erschienen 2005 auf seinem Album Come On, Feel the Illinois. Zeit jetzt für Reisen zum Mond. Come along with me into mystery. We will all explore the moon and we won't come back. If our fuel holds out, we'll go sailing right into space. Let's make haste. Don't hesitate, we're gonna be the first to get there. Everybody's talking, countries are squawking about their latest rockets. You come and go with me, we will be the first to see what there is to see. I bet there's nothing there but an awful lot of space and air. But we'll soon know because we're taking off and going to the moon. Counting down 10, 9, 7, 6, 5, 4, here we go. Say, I'm sure you won't be frightened if you find we have lighted on a planet called the moon. I'm sure we'll be the soon get set. I hope you're ready because I think that everything is okay. Here we go. Are you ready? Hope your nerves are steady. The humming and humming and humming and humming and humming and humming you hear all in your ear. It's just the motor of my rocket, dear. Hope you understand. The press was here, have no fear. Hey now, buckle down. We're about to leave this old earth and we're not coming back until a thousand years has made us old and gray. Say goodbye to everybody, now we're cutting out. Although I'm feeling kind of funny because I should have made a dry run just to make sure that my ship was okay. We'll go zooming away. Way up, way up, way up. Like a comet we'll go shooting with a burst of speed. Did you say you didn't want to go? Put your suit on and we will soon be off. Everybody else is all set. Hey, you can bet we'll get as high as anyone can get. On Jupiter or Mars, we'll stop for lunch. And then we'll be headed for the moon's high we can get. We'll be living in the atmosphere. Time is near. Goodbye, world. Hope you appreciate what we're about to do. We're conveying back to you whatever we can find to put you here so you won't think that you'll be lying. Goodbye, we're taking off. We won't get lost. We'll be living on the moon. We hope that you can get there soon. Zwischen Zukunft und Weltall geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein französischer Musiker mit dem Künstlernamen Juan Trip, anno 1999 mit Fly to the Moon. Die Mondreise scheint hier als Metapher zu funktionieren für ein Aufgehen in so etwas wie Liebe. Davor sang Eddie Jefferson Lester's Trip to the Moon. Die Melodie ist von einem Saxophon-Solo Lester Youngs abgeleitet. Die Aufnahme entstand am 5. Februar 1959 in New York. Bis zu den Deutschlandfunknachrichten um 2 Uhr hier noch die Verabredung zu einem Rendezvous auf dem Mond. À demain sur la Lune. Eine Kutsche wird uns mitnehmen, ich werde meine Kindheitsträume wiedersehen und du wirst dich darin wiedererkennen. Und der Wind, dieser Zauberer, wird für dich, meine Schöne, eine Symphonie spielen mit 1000 Musikern. Bis morgen dann, auf dem Mond. Hier ist Adamo im Jahr der ersten Mondlandung 1969, à demain sur la Lune. Se voile de mille rêves blancs.